Okay. Alles klar, Andrew? Bin soweit. Na dann mal los. Das Loch im Kopf der Welt. Ein Hörspiel von Faye Weldon. Aus dem Englischen von Hubert von Bechlensheim. Alles klar, meine lieben Radiofreaks? Das war mitnichten der Wüstenwind über der Sierra Nevada. Das waren die Winde, wie sie in der Antarktis pfeifen. Mit anderen Worten, sie hören Eisiges aus den Tiefen der Welt. Obwohl einem die Australier versichern, im Raum gäbe es kein Oben und Unten, sodass man sie genauso gut zu den Höhen wie zu den Tiefenbewohnern rechnen könne. Wenn das ihrer Seele gut tut, bitte. Ich habe kein Interesse daran, Minderwertigkeitsgefühle zu fördern. Mein Ziel war immer nur, die Welt ein kleines Stück weiter zu bewegen. Warum Naturwissenschaftler so unpopulär sind, habe ich nie begriffen. Was ist denn so falsch daran, Sonnenenergie nutzbar zu machen? Ihr Leute da draußen seid undankbar. Ich will nicht so weit gehen und sagen, dumm, dann schalten Sie bloß ab und das Geld, das ich für das Studio und für diese Übertragung ausgegeben habe, ist zum Fenster hinausgeworfen. Ich weiß, ich habe Sie Freaks genannt. Stören Sie sich nicht so sehr daran. Schließlich sehen Sie nicht, sondern Sie hören fern. Mit anderen Worten, Sie gehören zu einer ausgefallenen und im Übrigen aussterbenden Spezies. Jemandes Stimme soll Ihnen den Raum zwischen Ihren Ohren ausfüllen. Und was Sie noch gern hätten, ist etwas, was der liebe Gott nicht vorgesehen hat. Eine Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende und Zweck und Ziel. Und jetzt hören Sie noch mal gut hin. Das überrascht Sie wie? Möwen zeigen eine Küste an. Eine Küste in der Antarktis. Jetzt können Sie Vertrauen beweisen zu Ihrem guten alten Dampfradio. Okay. Und außerdem Nacht. Eine Küste in der Antarktis und nachts. Und eine kleine Stadt nachts an der Küste der Antarktis. Und eine nicht so kleine Stadt nachts an einem Stück Felsenküste in der Antarktis. Und ein Friedhof? Na, da muss Ihnen ja schwindelig werden. Obwohl ich genau das im Sinne hatte, einen Overload. Aber auch wenn ich behaupte, dass es sich hier um einen jamaikanischen Wind handelt, werden Sie mir das nicht so leicht abkaufen, lassen wir das. Machen wir was ganz anderes. Stille. Ist beunruhigend. Stille. Das Nichts. Und jetzt lauschen Sie noch einmal dem Wind, diesem eisigen, reinigenden Geheul. Aber diesmal ist noch etwas anderes dabei, nicht wahr? Etwas Menschengemachtes, etwas Technisches. Richtig. Es sind die Sendemasten vor meinem Iglu, in deren Stahlstreben sich der Wind fängt und die er wie Dämonen und die Geister Verstorbener klingen lässt. Der Wind übrigens wächst sich zu einem Blizzard aus. Da ist es ratsam, wenn man draußen sein muss, gut ausgerüstet zu sein, vor allem mit einem Gesichtsschutz. Wenn man nicht von dem Wirbel aus Schnee und Eispartikeln zersägt werden will. Das Geschäppere da rührt von alten Kokbüchsen her und von Stücken rostigen Drahts, die über den gefrorenen Boden auf den Betonbunker zugetrieben werden, in dem ich das Manuskript zu diesem Hörspiel geschrieben habe. Und jetzt stellen Sie sich vor, in dem Getobe taucht eine Gestalt auf, im Schneeanzug, wuchtigen Stiefeln und Helm. Eine weibliche Gestalt, die dem Nachdenken und dem Frieden ein Ende machen wird. Die neue Frau der Wissenschaft aus Silicon Valley, Kalifornien. Dort kürzlich entbehrlich geworden und folglich dazu verurteilt, das Leben mit mir hier zu teilen. eine Person namens Nina. Dauert noch ein, zwei Minuten, bis sie sich hierher durchgekämpft hat. Offen gesagt, die Antarktis ist ein Verhau. Überall Müll. Was hier nötig wäre, ist ein gigantischer Staubsauger, der all den Dreck durch das Ozonloch aufsaugt und in dem marineblauen Raum ablädt, wo keine Vögel singen, wo das Nichts regiert und wo es noch kälter ist als hier bei uns. Das ist ja Steinzeit. Einen in einem Blizzard rumlaufen lassen. Andrew! Band gerissen. Geht gleich weiter. Gelegenheit für einen kleinen Exkurs über das Loch. Das direkt über uns. Wenn Sie das Thema langweilt, haben Sie jetzt 1,5 Minuten, um aufs Klo zu gehen. Kaffee zu machen, die Pizza aufzuwärmen oder was auch immer. Nur in die Sonne würde ich mich an Ihrer Stelle nicht setzen. Wenn ich mir hier Frostbeulen hole, dann klage ich auf Schadensersatz. Weiß zwar nicht gegen wen, aber keine Sorge, ich finde schon jemand. Das Loch in der Ozonschicht wird vielfach begriffen als Gottes Strafe für unsere Sünden, der Sündflut vergleichbar. Damals zu viel Wasser, diesmal zu wenig Luft. Die Sündentheorie bezüglich der Vernichtung von Ozon stützt sich auf die Annahme, dass diese verursacht wird von bösen, lüsternen Männern, die unbedingt ihre Achselhöhlen sprayen müssen, von verwöhnten Kindern, die ihre Portion Eis möglichst lang ungeschmolzen erhalten wollen und nicht zuletzt von eitlen Frauen, die auf den Sitz ihres Haares bedacht sind. Die Sprühdosen- und Kältetechnik-Sünde, mit anderen Worten. Sprech tausend gegrüßet, seist du, Marias, verzichtet auf Chlorfluorcarbonate, kriecht dahin nach Gottes Willen, schwitzend, hechelnd und im Dunkeln, und alles ist ihm wohlgefällig. Aber ich bin Naturwissenschaftler, ich glaube doch nicht an Gott, oder? Matthew, ich bin's! Lass mich rein! Musik. Ich brauche Musik, süßen Wohlklang, diese hässlichen Geräusche zu ertränken. Nein, nein, das Ozonloch ist nicht Gottes Werk, sondern Liliths, Adams zweiter Frau, ein grässliches Weib. Seine erste Frau musste er loswerden, weil sie die Langeweile in Person war, sanft und passiv. Nur kam er mit Lilith vom Regen in die Traufe. Matthew, mach auf! Streitsüchtig, schrill, aggressiv. Gott versetzte sie an die äußere Atmosphäre, wo sie seitdem die Erde wie ein Satellit umrundet und verantwortlich ist für alle Übel, die die Menschheit befallen, Kriege, Hunger, Pest etc. Und eines Tages, als sie noch grimmiger gelaunt war als sonst, schlug Lilith ein Loch in die Ozonschicht. Und seitdem sind alle Ideen zum Wohle der Menschen, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Sozialismus, Erziehung, Gesundheitsfürsorge und so weiter und so fort, eine nach der anderen als stetiger, dünner Pesthauch auf- und davongeschwoben. Die ultraviolette Strahlung, die durch das Loch zu uns zurückkommt, ist verglichen damit nebensächlich. Die Marktwirtschaft wird's schon richten. Tatsächlich ist die Lage lausig. Wozu nehmen wir denn hier in der Antarktis wie verrückt Messungen vor? Wir wissen doch, was los ist. So, die 90 Sekunden sind rum. Weiter geht's mit dem Hörspiel, und zwar mit einem kleinen Stück Autobiografie. Antarktis, 4 Jahre zurück. Oh, Scheiße! Du musst mich aus diesem Albtraum befreien, Matthew! Lass mich rein! Was ist denn los mit dir? Das ist Nina, meine kleine Eva, Adams dritte Frau, als Gott ihm wohl meinte. Klar will sie aus der Kälte und mit meinen Armen. Gleich, nur Geduld. Dargestellt wird sie natürlich von einer Schauspielerin. Die Stimme der echten Nina hatte etwas leicht Nasales und war längst nicht so sexy. Mit der Schauspielerin-Version sind Sie besser bedient, ich auch, aber weiter im Text. Ich möchte Sie noch kurz mit meinem Freund Andrew bekannt machen, dem Toningenieur. Andrew, sag Hallo. Hi. Toningenieure sagen nie viel, aber ohne ihn geht's nicht. Also, ich spiele mich selbst, Matt Piercy, Wissenschaftler, notgedrungen, Kraft, Alter und Gewissen im Ruhestand, Liliths Ehemann, Evas Liebhaber, Autor, Produzent, Schauspieler, Held. Alles in Ordnung bei dir, Andrew? Wo bleibt der Wind? Ich kann nicht ewig den Alleinunterhalter machen. Danke, Andrew. Hast du geschlafen oder was? Weißt du, was mich das Studio die Stunde kostet? Ziemlich kostspieliges Hobby, das ich mir da leiste. Soll das ein Witz sein? Matt! Mach jetzt endlich auf! Als ich die Riegel öffnete, kam sie mir entgegengefallen. Ein rundes, weiches, windabweisendes Daunenfederbündel mit Glotzbrille. Nina. Meine um 32 Jahre weniger als ich auf dieser Erde weilende Lebensgefährtin. Oh, Schande. Hilf mir doch aus dem Helm. Sind an nichts anderem interessiert, diese Angehörige der neuen Spezies, junge Wissenschaftlerinnen, als an ihrer Karriere und ihren Forschungsstipendien. Ist ihnen völlig egal, welche Statistiken sie zurechtbiegen sollen oder welche älteren Herren sie auf Konferenzen anmachen, solange der Rubel rollt. Sie hatte eine dünne Nase und einen dünnen Mund und kurze, stämmige Beine. Die Schauspielerin sieht viel besser aus. Die Besetzung geht auf mein Konto. Hey, hallo. Ich bin hier, um zu arbeiten, Mr. Percy. Was haben Sie denn im Sinn? Sexuelle Belästigung? Verzeihung, Teuerste. Männer in Ihrem Alter können Sie nicht lassen, wie? Ich bin Naturwissenschaftler, kein Soziologe, Gott sei es gedankt. Machen wir weiter im Text. Und du spiel bitte Wind ein, Andrew. Von innen. Danke, Matt. Jetzt den Reißverschluss. Ach, man kriegt ja keine Luft in diesen Dingern. Himmel, ich bin steif vor Kälte. Die kleine Nina, die entschlossene Atmosphärenerwärmerin. Begegnet bin ich ihr im Sommer 1990 in einer Hotelhalle in Helsinki bei einer Konferenz über Klimaveränderungen. Nach meinem programmatischen Referat über Paradoxa des wissenschaftlichen Fortschritts kam sie auf mich zu und erklärte mir, dass für sie nicht der Körper, sondern einzig der Kopf eines Mannes zähle. Und ehe ich mich versah, waren wir in meinem Zimmer und ich brachte ihr bei, wie man an Gulbenkian-Stiftungsgelder rankommt, und schon am nächsten Morgen fragte ich sie, ob sie mit mir in die Ferien kommen wolle. Ich habe da einen kleinen Iglu in der fernen Antarktis, sagte ich. Ich gehe regelmäßig im Frühjahr hin, wenn sich das Ozonloch öffnet. Das kommt mir sehr gelegen. Ich kann meinen Forschungen nachgehen und sie zahlen mir ein Vermögen. Wenn sie mitkäme, könnten wir unsere Köpfe besser kennenlernen. Ein Zeitvertrag als meine Assistentin helfe ihr erstens die Rezession überbrücken und könnte zweitens zu einer einschneidenden Änderung in ihren ansonsten eher bescheidenen Karriereaussichten als Klimachemikerin führen. Die kleine Nina. Ferien in der Antarktis. Fantastisch. In einem Iglu. Ja, durchaus warm und gemütlich sein sollen. Da sich bei dem Versuch, Enthusiasmus zu zeigen, ihr kleines, sexy Gesicht in 1000 kleine Falten legte, ergänzte ich. Ein Iglu nur mangels besserer Bezeichnung, tatsächlich aber eine aus Beton errichtete Forscherunterkunft. Mit CD-Spieler, ein paar Satellitenbeobachtungsstationen und einigen Außeninstrumenten. Ziemlich abgelegen, das schon. Und zur Unterhaltung haben wir nur uns selbst. Und einige von den Außeninstrumenten müssen direkt abgelesen werden. Was soll's? Glitzerndes Eis, weit und breit und ein marineblauer Himmel, unvergleichlich. Du wirst aus dem Staunen nicht rauskommen, Nina. Hell, na, hast du eine Ahnung. Zwischen uns und der Sonne gibt's nur die dünnste Ozonschicht. Aber was macht man denn den ganzen Tag? Tja, das ist unsere Sache. Na ja. Warum nicht? Ferien in einem Iglu. Ist mal was anderes. Und mit Matt Percy. Also wenn jetzt meine Freunde hier wären. Okay, ich bin dabei. Meine Nina. Ich mag Frauen mit kurzen Beinen. Sie haben Charakter. Nur, dass sich die Frauen ziemlich verändert haben. Und wie? Kannst du die Musik abstellen, Matt? Na? Und wie waren die Werte? Troposphäre 349, Stratosphäre 336. Bist du sicher? Also das ist Steinzeit, Matthew. Dass ein Mensch bei solchen Verhältnissen da draußen Messungen vornimmt, die eine Maschine 10-mal besser machen könnte. Matt, Ich habe dich gebeten, diesen beschissenen Lärm abzustellen. Die Musik? Die Musik. Das ist Vivaldi. Verlogenes Zeug. Simone nannte das Sphärenmusik. Du hast dich von Simone scheiden lassen. Also hör auf, sie zu zitieren. Vernebelt mir das Gehirn, diese Sphärenmusik. Was findest du denn dran? Es sprengt meine Vorstellungskraft, dass ein zivilisierter Mensch Vivaldi ablehnen kann. Ich denke, dass er eine Art kosmischer Sehnsucht ausdrückt. Nicht dein Begriff von Universum, natürlich. Allerdings. Für dich gibt's keine gegebene natürliche Ordnung, keine übergreifende Idee. Nichts, was sich in Vivaldi, Rembrandt, Shakespeare widerspiegelt. Nein. Und du verstehst Wissenschaft auch nicht als den Versuch der Menschheit, diese Ordnung zu verstehen und zu definieren. Nein, das ist ein Job. Du bist ganz schön brutal, Nina, für ein Mädchen. Du machst nicht mal den Versuch, mir zu folgen. Habe ich dir schon mal von meiner ersten Frau Ginny erzählt? Sie hat mir immer und überall zugestimmt. Süße Person, reizendes, rundes Gesicht, Murmelstimme, quietschte, wenn sie eine Maus sah. Man musste sie beschützen. Ich glaube, sie hat meine besten Fähigkeiten geweckt. Ich weiß nur, dass du sie verlassen hast, weil sie dich zu Tod gelangweilt hat. Und Simone war ja wohl nach allem, was ich von dir weiß, ein noch größerer Irrtum. Lassen wir bitte Simone. Am besten erwähnst du nicht mal ihren Namen, sie ist ansteckend. Du hast von ihr angefangen. Sphärenmusik und was weiß ich. Simone. Die große Zweiflerin. Die Zerstörerin allen Glaubens. Keine Frage. Sie ist mir unter die Haut gegangen. Vielleicht hat sie sich ja geändert, seit sie weg ist von dir. Wie soll ich das wissen? Sie lebt ihr eigenes Leben. Siehst du deine Kinder? Die sind erwachsen und führen auch ihr eigenes Leben. Genug über Familie. Du hast eine kleine Warze an der Schulter. Ich sehe sie zum ersten Mal. Aber meine Hörer, allein die Erwähnung eines Namens ruft Erinnerungen hervor. Und Erinnerungen in einem Spiel rufen eine neue Person hervor. Und es war ein Irrtum von mir zu denken, ich sei sicher in meinem Iglu. Auf der anderen Seite der Welt rührte sich Simone, meine Lilith. Inzwischen ist ihr Hals hager geworden und die Haut ihrer Hand runzelig und von kleinen braunen Flecken übersät. Aber ihre wunderschönen verschleierten Augen leuchten wie eh und je. Und an einem Begleiter fehlt es ihr auch nicht. Wie ich Simone nicht vergessen kann, so sie auch mich nicht. So ist das im Leben und im Hörspiel auch. Ich würde ja zu gern deine Gedanken erraten. Ich habe an einen gewissen Matthew Piercy gedacht, mit dem ich mal verheiratet war. Ah, der. Du erwähnst ihn ja oft genug. Und? Waren es freundliche Gedanken? Nein. Dann hör doch auf. Stress dich doch nur, mein Schatz. Sag mir lieber, was du gern zum Mittagessen hättest. Steak und Chips. Na. Heute ist Naturreistag, das weißt du doch. Und rotes Fleisch ist schlecht für dich. Du bist so sanft und gut geworden, seit wir uns kennengelernt haben. Fleischesser sind unausstehliche Menschen. Ich will doch gar nicht nett sein. Meine ganze Vitalität geht futsch. Sex macht mich träge, Pierce. Ich möchte wissen, was Matthew treibt. Nicht bitte. Vergiss ihn. Irgendwas führt er im Schild, ich weiß es. Jetzt habe ich Stress. Atmen, Pierce. Ruhig atmen. Zwerchfellatmung. Tief einatmen. Ganz tief. Und kräftig ausatmen. Pierce? Liebling? Ist das mein Lidschatten, was du dir da aufgetragen hast? Ein cooler, grauer, dünner Rand, der in Mitternachtsblau übergeht. Und du hast es bemerkt. Mein Lidschatten. Dein ist mein. Und mein ist dein. Du bist in einem Alter, in dem Frauen ohne Make-up besser aussehen. Lass ganz einfach dein Inneres, Seele, Geist, durchscheinen. Ist dir denn nichts heilig? Nicht mal mein Lidschatten? Die Künstlerin, die Simone darstellt, hat eine tiefere, vollere Stimme, als Simone sie je hatte. Die Besetzung ist ein Akt meiner Großzügigkeit gegenüber Simone. Sie hat eine eher dünne, krächzende Akademikerinnenstimme. Ich konnte sie nicht mehr hören. Sie hat sie als Waffe gegen mich eingesetzt. Nichts als plattes Argumentieren, ständiges Gekeife. Was für eine Ehe. Entschuldigen Sie, aber ich ziehe es vor, als Schauspielerin bezeichnet zu werden. Künstlerin. Sie haben eine derart betörende Stimme, meine Teuerste, dass ich Sie nenne, wie immer Sie es wünschen. Matthew, bist du eigentlich geschieden von Simone? Ich meine, könntest du wieder heiraten? So ist es. Bitte häng deinen Schneeanzug auf, Nina. Du hast ihn mal wieder auf dem Boden liegen lassen. Und könntest du Kaffee machen? Den machst du. Draußen im Sturm ist mir was Unangenehmes durch den Kopf geschossen. Ich habe gedacht, der Mensch hat mich nur deshalb mit dir hergenommen, damit ich ihm die Instrumente ablese. Er scheißt sich nämlich in die Hosen aus Angst vor der ultravioletten Strahlung. Ich habe dich mitgenommen, weil ich dich liebe, Nina. Ich kann es nicht mehr hören. Es klingt einfach falsch. Und das war dereinstmal das Stichwort bei Frauen. Man hat lieben gesagt und bekam alles von ihnen. Passé. Wie hat Simone ausgesehen? Erinnere ich dich an sie? Das heißt ja, Männer heiraten immer den gleichen Typ. Oh Gott, nein. Sie hatte starke Wangenknochen, tiefliegende Augen und einen breiten Mund und Haare, die sie nie gekämmt hat, wilder intellektuellen Look, wie er damals Mode war. Die Männer möglichst ausstechen. Irgendwie musst du sie aber gemocht haben, sonst hättest du sie wohl kaum geheiratet. Ich habe sie geliebt. Das war noch in den 50er Jahren. Liebe und Ehe waren noch eingespannt. Wir haben immer dieses Lied gesungen. Und ab in die Kirche, ohne dass ich groß nachgedacht hatte. Ich wusste gar nicht, dass eine Frau einen Mann auch unglücklich machen kann. Eine Frau war eine Frau. Und wenn sie nicht so laut geworden wäre, hätte ich sie, ehrlich gesagt, womöglich kaum bemerkt. Und du hast dir die Liebe woanders gesucht und herumgehurt und alles ruiniert. Die Liebe, nein. Liebe und Ehe blieben unzertrennlich. Das andere waren einmalige Gastspiele. Nur, dass Simone zur Eifersucht neigte, was ich bei Frauen noch nie gemocht habe. Du und dein Forschergeist! Du und dein fast verpasster Nobelpreis! Du und deine Gurke, deine Saure! Wohin hast du sie denn letzte Nacht gesteckt? In welcher kleinen Schlampe hat er denn Unterschlupf gefunden, dein kostbarer Bimmel? Ich werde ihn dir mit dem Gemüsemesser abschneiden. Na, und wo hat er gesteckt? Wer weiß. Außerdem, was spielt's für eine Rolle? Simone war besitzergreifend bis zur Lächerlichkeit. Von mir aus hätte sie mit der ganzen Fakultät schlafen können. Hat sie womöglich sogar. Das muss herrlich gewesen sein. Mhm. Im Übrigen haben sich natürlich ab und an einmalige Gastspiele in etwas anderes verwandelt. Wie bei meiner Freundin Adelaide, ja? Du rammelst mit ihr rum, wenn ich weg bin, in meinem Bett, ja? Sie mag dich sehr, sagt sie auch immer. Adelaide! Nicht so schrill, Simone. Überleg lieber, was du tun kannst, unsere Ehe zusammenzuhalten. Frag dich, was du dazu beigetragen hast, dass ich mich nach anderen Frauen umsehe. Was habe ich denn falsch gemacht? Was kann ich denn besser machen? Du bist laut und schrill, Simone. Du hast Gott weiß was für Interessen. Das mögen Männer nicht. Sei leise und nett, schließ die Augen und bring mir meine Pantoffeln. Das hast du ernsthaft gesagt? Warum nicht? So habe ich das als Mann gemacht. Und das ist heute so richtig wie gestern. Simone hat sich erfreulicherweise zusammengerissen. Zumindest vorübergehend. Naja, sie hatte keine Wahl. Schon wegen der Kinder. Manchmal denke ich, Frauen haben es nicht anders verdient. Stell endlich die Musik ab. Nein, das ist mein Iglu. Die Luft, die ich zum Atmen brauche und die Musik. Simone hat mir schließlich meine emotionale Freiheit gegeben. Aber dann ist sie über meine Arbeit hergezogen. Das mögen Männer nicht. Kein Respekt vor der Wissenschaft. Nennt sich Wissenschaftler. Und hat nichts anderes zu tun, als die Welt zu zerstören. Du bist gemeingefährlich und verantwortungslos. Du hast die Empfindsamkeit eines Ochsen und die Moralbegriffe eines Schweins. Und das Gehirn eines Frankenstein. Dich an Toten vergehen. Das ist alles, was du kannst, Leichenfledderer. Grabschänder. Was hat sie gemeint? Nichts Besonderes. Sie saß da, stillte die Kinder, motzte, mit dem Ergebnis, dass ihre eigene Milch sauer wurde. Sie hat sich über meine Vergangenheit aufgeregt. In meinen frühen Jahren haben sie mich mal nach Hiroshima geschickt. Ein Forschungsprogramm über Auswirkungen der radioaktiven Strahlung. Du hast Menschen ausgegraben, um das Strontium in ihren Knochen zu messen. Und ich teile das Bett mit dir. Zumindest haben wir ein paar Geheimnisse der Strahlungsenergie gelüftet. Die Bombe werfen, damit es was zu testen gibt. Die Bombe werfen, um den Krieg zu beenden, wie du wohl weißt. Die Bombe erfinden und dann nicht widerstehen können, sie zu werfen. Ein Wunderpunkt, klar. Aber will man es von seiner Frau hören? Du bist absolut gefühllos. Ich liege hier neben dir im Bett und du atmest vollkommen ruhig und gleichmäßig. Kein Schuldgefühl, keine Trauer, kein Gewissen. Ich schlafe auch gut. Nur immer das Gespräch auf dich zurückgebracht. Jawohl, Nina, du schläfst gut. Das ist der Schlaf des zufriedenen Wissenschaftlers. Irgendjemand muss die Sachen eben herausfinden. Wenn die Auswirkungen von Hiroshima und Nagasaki nicht erforscht worden wären, hätten wir bis Tschernobyl warten müssen. Es ist der vulkanische Staub, der die Ozonschicht ausdünnt. Die Spraydosen kannst du vergessen. Die Natur ist der Feind. Hurricanes töten Millionen. Aus Ignoranz werden mehr Millionen gezeugt, jene zu ersetzen. Simone hat sich auf englische Literatur geworfen. Simone hatte keinerlei Ahnung, wie wenig Schaden Wissenschaftler wirklich in der Welt stiften. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, ihre Meinung lautstark kundzutun. Und wenn sie von ihrer moralischen Entrüstung erschöpft war, lief sie zum Psychoanalytiker. Sie war ein düsteres Frauenzimmer. Genügte ihr nicht, dass sie freudsche Träume produzierte. Sie musste mich damit beladen. Ich bin nachts aufgewacht mit dem Bild einer nackten Landschaft vor Augen. Geröll von Mondlicht beschienen. Und du hast mitten darin gestanden. Herr über alles, soweit der Blick reichte. Und was deine Füße berührten, begann zu glühen, bis ich sah, dass es tote Körper waren. Eine Projektion, wenn du mich fragst. Allerdings nicht meiner wissenschaftlichen Vergangenheit, sondern deiner letzten Abtreibung. Die du auf dem Gewissen hast. Deine Füße haben dich in die Klinik getragen, Simone. Niemand kann jemanden zu einer Abtreibung zwingen. Nein, aber jemand kann jemanden schwängern, weil er bei Fleisch im Fleisch mehr Spaß hat als bei Fleisch in Gummi. Ich bin für das Natürliche, zumindest bei Sex. Habe ich nicht etwas von einer Pille gehört, die manche Frauen nehmen? Sie macht einen dick und krank und löst Krebs aus. Willst du, dass ich sowas nehme? Du bist hysterisch, Simone, und undankbar. Männer haben diese Pille für die Frauen entwickelt, die von jetzt an in Fragen der Empfängnisverhütung ganz klar zuständig sind. Ich bin ein natürlicher Mensch. Ich liebe meine Kinder. Warum soll ich nicht noch eins haben? Ich komme zurecht. Simone, du kommst doch schon mit denen nicht zurecht, die du hast. Du bist die meiste Zeit leicht übergeschnappt. Wenn du mir helfen würdest. Was reden wir von Kindern? Du schaffst es ja nicht mal mit den Topfpflanzen. Ich hoffe nur, dass die Pflanzen sich noch mal erholen. Vergiss nur nicht, dass außer den Pflanzen auch die Männer gefüttert sein wollen. Und wozu überhaupt eine Familie haben, wenn du nicht zu Hause bist, um dich um sie zu kümmern? Ja, Matt. Hoffnungsloser Fall. Und eine schwache Frau, wenn ich mir das so anhöre. Frauen sind hormonale Geschöpfe. Das mag ich so an ihnen. Der Sturm damals ging vorüber, waren Frauenprobleme, die ihr zu schaffen gemacht haben. Wir brauchen wieder Wind, Andy. Und zwar was Zyklonartiges, was sich anhört wie Ideen, die durch ein Loch weggesaugt werden. Gut, Andy. Turbulente Zeiten. Also, Frage. Auf wessen Konto geht es, dass Simone sich schließlich abgesetzt hat? Wenn ich es nur noch wüsste. Auch seine Tagung, an der sie teilnahm, noch in den 70er Jahren, um ihr weibliches Bewusstsein zu wecken. Nein, es war doch wohl Dr. Freud, der ihr den finalen Zorn eingepflanzt hat. Von ihm stammt doch diese Idee des vaginalen Orgasmus als dem Schlüssel zur psychischen Gesundheit. Sehen Sie zu, dass Sie die gleiche Befriedigung finden wie er, meine Liebe, und Ihrem Glück steht nichts mehr im Wege. Hört sich so fabelhaft an. Und was macht sie? Sie nimmt sich ihren Vibrator und bohrt ein Loch in den Kopf der Welt. Hatte nichts mit dir zu tun. Großer Gott, nein! Ich bin ein einfacher Kerl. Ich will in Ruhe gelassen werden, meiner Arbeit nachgehen und dem Universum in die Karten gucken. Nach Lilith schuf Gott Eva. Und beim dritten Mal ist es ihm gelungen. Nicht zu süß und nicht zu sauer. Genau richtig. Setz dir keine Flausen in den Kopf, Nina. Es war Eva, die den Mist gebaut hat. Ich glaube, ich lege mich hin und schlafe ein bisschen. Gespräche über die Vergangenheit erschöpfen mich. Matthew, ich möchte gern schaffen, was den beiden anderen nicht gelungen ist. Gütiger Himmel, warum? Weil du so etwas Unüberwindliches an dir hast und ich mir richtig weiblich vorkomme. Macht mich richtig scharf, all das. Ich schüttel die Futons aus, okay? Nur zu. Wind ein- und ausblenden, Andy. Und wenn du das drauf hast, lass meine Matratze hören. So war das also in unserem eisigen Paradies, Nina und ich. Sie, die Evas Rolle probt, und ich, der Lilith geißelt. Zwischen uns und dem Kältetod eine Schicht Beton und ein gewisses technisches Know-how. Das Idyll in einem Iglu, jawohl. Idyllisch war es trotz allem. Aber währenddessen starrten Liliths UV-Augen durch das Loch. Rache, rief sie. Wohin kämen wir denn mit all dem Glück? Was ist denn los mit dir, meine Liebe? Ich mache dir einen Kamillentee, das wird helfen. Pierce, ich muss Matthew finden. Warum? Er ist in Gefahr, das sagt mir mein Gefühl. In der Antarktis? Soll das ein Witz sein? Was macht er denn dort? Mein Ex-Gatte ist ein Wissenschaftler, der eingesperrt gehört und nicht auf den letzten unausgebeuteten Kontinent losgelassen. Er wird ihn plündern, mit Chemie verseuchen und mit Laser beschießen. Mit anderen Worten, fressen und ausspeien, wie er es mit mir gemacht hat oder gern gemacht hätte. Was haben Sie gesagt? Warum denn so heftig, Simon? Die können doch nichts dafür. Irgendeine Stiftung. Und ob die was dafür können? Also dann verbinden Sie mich mal mit Ihrer Reiseabteilung. Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, dass Sie den einzigen Nobelpreisträger in Ihren Diensten lokalisieren. Ja, ich warte. Simon, muss das sein? Dass wir um die halbe Welt reisen, um deinen Ex-Mann zu finden? Was hängt er aus da unten? Was hat sie dabei zu suchen? Ferien. Ich kenne das. Mit meiner Freundin Adelaide wollte er auch mal Ferien machen, um sie aus den Knochen zu kriegen. Und wo ist er gelandet? In Kalifornien. In einem biotechnischen Institut. Hat da Katzen mit Hundeköpfen gezüchtet. Wirklich? Naja, irgendwas Perverses jedenfalls. Du solltest heilfroh sein, dass du ihn los bist. Ja, ich warte. Bis zum jüngsten Tag, wenn nötig. Das Igging verheißt nichts Gutes. 23. Blutige Tränen werden fließen. Das Flugzeug wird abstürzen. Und wenn schon? Zähle ich nichts in deinem Leben? Du leihst dir meine seidenen Slips und beulst sie aus. Ich versuche, mich schön zu machen für dich. Danke, aber danach passen sie mir nicht. Du weißt genau, dass ich gegen Wolle allergisch bin. Allergisch gegen Wolle? Der neue Mann, darauf läuft's also hinaus. Der Kampf gegen Unterdrückung, die Verteidigung der Freiheit, zerstörte Familien, getötete Söhne, vergewaltigte Töchter, Kriege, um mit Kriegen Schluss zu machen. Und worauf läuft's hinaus? Auf eine Welt, in der Pierce seidene Unterwäsche trägt, weil er gegen Wolle allergisch ist. Das ist unfair, Simon. Ich bin nun mal allergisch. Du hast den Ausschlag gesehen, weil ich unter Stress stehe. Und den Stress machst du, Simon. Na, verschwinde doch. Aber du brauchst mich. Weil du ständig die Welt retten willst und so wenig an dich selbst denkst. Es interessiert mich nicht, was du sagst. Dubai Airlines? Ich warte. Ich habe homöopathische Tropfen gegen Stress. Ein Tropfen auf die Zunge und du kennst dich nicht wieder. Aber trink erst den Kamillentee. Oh Himmel, schick mir einen Trinker. Das ist unfair. Bevor ich die anonymen Alkoholiker entdeckt habe, war ich ein Trinker. Entdecke dies, entdecke jenes, leg dir ein Problem zu, heile es, verschone mich mit deinem Schlappschwanz, Schlappschwanz. Ja, Dubai Airlines, ich hätte gern ein Ticket. Ja, richtig eins. Dann gehe ich jetzt und verlasse dich. Der Stress bringt mich sonst ins Grab. Ja, geh, und zwar gleich. Es wird dir noch leid tun. Nein. Halten sich nicht die Spielknaben. Fahr Wind ab, Andy. Und Sphärenmusik, Iglo innen. Nina. Was denn, Matt? So warm und gemütlich hier. Die bequeme Matratze, das Klick der Instrumente, das Schnurren der Computer. Sieh nur, was für ein Gefunkel die grünen und roten Lämpchen auf der Betondecke machen. Oh, manchmal könnte ich die Welt umarmen, wenn ich mit dir bin und das Gefühl habe, du lenkst und leitest alles. Bin unruhig, mir schwant Unheil. Nicht mit mir. Zusammen kann uns nichts passieren. Habe ich das geträumt oder hast du gesagt, der troposphärische Wert sei 349? Nein, stimmt schon. Im Ernst? Er sollte 348 sein. Seit 8 Jahren erhöht er sich um einen Teil pro Jahr. Eine Schwankung von plus minus 5% ist normal. Wir reden aber von 8%. Hast du richtig hingesehen beim Ablesen? Klar. Was ist denn los? Vom Ende der Welt mal ganz abgesehen. Die Presse. Runde Zahlen fallen denen auf. Bei 350 rücken die an. Aber nicht hier. Zu kalt. Und Hilton gibt's auch keins. Sag mir, dass ich dir lieber bin als Simone. Es ist Jahrzehnte her, dass wir uns getrennt haben. Ich habe sie vergessen. Simone würde nie das Gefunkel auf der Betondecke wahrnehmen. Deine Erlebnisfähigkeit übertrifft die ihre weit. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, Nina. Regel Nummer 1, die Regel überhaupt, ich mache nie Kaffee für Männer. Simone und ich waren 1968 in Paris zu einer von unseren besseren Zeiten. Fahr mal die besseren Zeiten ab, Andy. Die fliegt mit. Um die Ecke, sie kommen. Die bringen uns um. Korschau! Hilf mir mit dem Pflasterstein. Nein, lass. Ach, zu schwer, zu spät. Sie kommen. Sie setzen Tränengas ein. Wenn wir Angst zeigen, ist alles aus. Und schließlich sind sie unsere Brüder. Mein Arm, verdammt, der blutet. In die kleine Seitenstraße, da los. Dahin folgen sie uns nicht. Wir treffen uns später wieder. Wir sind stiften gegangen. Mein Gott. Heute gibt's hier noch Tote. Lass uns nach Hause gehen, Simone. Ich brauche einen Kaffee, starken schwarzen Kaffee, und du machst den besten. Kaffee. Und da in dieser kleinen Seitenstraße von Paris ist es passiert, dass Simone sich von mir abwandte, sich gegen mich stellte. Der Augenblick, der alles veränderte. Eine Tasse Kaffee als Dreh- und Angelpunkt. Von da an war alles anders. Jacques, ich klage dich an. Dass du mich ausbeutest, manipulierst, missbrauchst. Jacques! Wovon sprechen wir? Ich klage dich an, keinen Unterschied zu machen zwischen dem, was ich bin und dem, was ich tue. Wenn ich sauber mache oder Geschirr spüle oder deine Hemden bügle, ist das für dich keine Arbeit, sondern was eine Frau eben macht. Und folglich, was sie ist. Das ist Missbrauch. Und tippen darf ich für dich, weil es billiger ist, als eine Sekretärin anzuheuern. Das nenne ich Ausbeutung. Wir gehen hinterher nicht essen. In irgendeine deiner Kneipen. Kein Restaurant, das mir gefällt. Jacques! Ich klage dich an, mich zu verunsichern. Indem du meinen Busen, mein Alter, meine Beine mit denen anderer Frauen vergleichst. Zu meinem Nachteil natürlich. Ich klage dich an, mir zu sagen, wenn es dir nicht passt, gibt es genügend andere. Ich klage dich an, mit meinen Freundinnen zu schlafen und zu sagen, es sei meine Schuld. Ich klage dich an, mir nicht zuzuhören und mich ständig zu unterbrechen. Mir auf Partys zu sagen, ich soll nicht trinken, damit ich dich heimfahren kann. Mich eine Spielverderberin zu nennen, wenn ich an die Babysitterin erinnere. Und ganz allgemein mich persönlich nicht zu respektieren. Ich klage dich an, mir Etiketten um den Hals zu hängen und mich zu beschimpfen, wenn ich argumentiere, protestiere oder mehr Sex will. Naja, das machen Männer. Nein, nein. Jacques! Was für eine Ehe ist das? Du bist erschöpft, das ist alles. Mach Ferien mit mir. Das geht nicht. Warum nicht? Die Kinder sind mitten im Examen. Und die Kinder sind dir wichtiger als ich, dein Ehemann? Ja. Wenn du nicht mitfährst, kommt Adelaide mit. Ich brauch was Weibliches neben mir. Also immer noch Adelaide, meine beste Freundin. Was machst du? Meinen Anwalt anrufen. Es reicht. Und das war's dann. Am Ende kein Knall, sondern ein Säuseln, das leise Zischen von Gas, das durch ein Loch entweicht. Und seitdem habe ich auch kaum mehr eine Frau gefunden, die mir Kaffee macht. Aufstieg und Fall des Feminismus. Als ob ich es nicht wüsste. Die Arbeiter haben die Studenten im Stich gelassen, die Revolution fand nie statt, die Frauen fanden sich am Rand der Geschichte wieder, tippten und kochten Kaffee. Und so kam es zu der zweiten Welle des Feminismus im 20. Jahrhundert. Glaubst du? Also Simone tat es bald sehr leid, dass sie mich verjagt hatte. Ich saß fest in ihrer Psyche, war der Vater ihrer Kinder. Davon erholt sich eine Frau nie. Sie hat sich in die Frauenbewegung reingehängt, trat im Fernsehen auf, aber glücklich war sie ohne mich nicht mehr, nicht wirklich. Sie welkte dahin. Sie scheint mir eine Masochistin zu sein. Ich bin keine. Ich liebe zum Beispiel deine Nase mit den kleinen Pockennarben. Es ist eine noble Nase, die viel gesehen hat. Danke. Ich möchte, dass du mich heiratest, Matt. Wie sieht es mit dem Abendessen aus? Wir haben Brot und Proteinaufstrich und Karotten. Ich will ein richtiges Essen, was Gekochtes. Wozu? Ungekocht haben die Sachen viel größeren Nährwert. Ginny hat's nicht unter Tischtuch und Blumen auf dem Esstisch getan und Kerzen. Sie hat sämtliche Küchen der Welt aus dem FF beherrscht. Unvergesslich. Trotzdem hast du sie verlassen und Simone geheiratet, die überhaupt nicht gekocht hat. Das stimmt nicht. Sie war eine schlechte Köchin, aber sie hat's versucht. Wechsle nicht das Thema. Ich möchte, dass wir heiraten. Du liebst die Welt und meinen Namen und meine Nase, aber du liebst nicht mich. Los, sag jetzt, ich liebe dich. Das ist ja peinlich. Ginny und Simone haben es immer gesagt. Schon, aber mit welchem Resultat? Was bedeutet es denn? Juninächte mit Vollmond? Liebesgeflüster im Heu wie in den Filmen aus den 50er Jahren? Dickes Make-up, orangefarbene Gesichter, knallroter Lippenstift. Sein Gesicht nah, ihr Gesicht nah, beide Gesichter nah, Lippen aufeinander gepresst. Nein, danke. Also wovon ist dann die Rede? Von einer Geld-Zweck-Vernunft-Heirat? Was denn sonst? Für beide Seiten kein Nachteil und für mich ein Vorteil. Das ist das Wenigste, was du für mich tun kannst. Ich bin viel zu alt für dich. Nobelpreisträgern gesteht man junge Frauen zu. Die Tapferen verdienen die Hübschen, die Reichen die Jungen. Ich habe gedacht, Ehe wäre aus der Mode. Irrtum. Durchaus wieder in Mode. Sogar Keuschheit, falls durchführbar, falls nicht Ehe. Sind wir wieder beim heiligen Paulus angelangt. Lieber geheiratet, als ständig gelüstet. Es gibt andere Möglichkeiten, Matt. Was dazwischen? Ich bin nicht gern Miss. Hat einen Beigeschmack von sexueller Frustration. Oder Lesben. Nein, ich will Mrs. sein. Wenn auch ohne die Hausarbeit. Anders gesagt, den Status ohne die Verpflichtungen. Ich muss wahnsinnig gewesen sein, dass ich dich mit hierher genommen habe. Los, stell die Monitore an. Nimrod kehrt zurück. Großer Gott. Männer. Das ganze Universum muss sich um sie drehen. Wahnsinn. Ich bin so gut zu dir. Mach ich Theater, wenn du Vivaldi spielst, obwohl ich ihn nicht ausstehen kann? Nein, ich stecke meine Aversion weg und widme mich Wichtigerem. Du kannst eine Menge lernen von mir. Mach eine Flasche Champagner auf. Wir gehen ins Bett und feiern. Da kommen wir gerade erst her. Too old. Too old, he's too old to get the mustard anymore. He's getting too old. Too old, he's too old to get the mustard anymore. Na bitte. Du sagst es ja selbst. Wie kannst du mich heiraten wollen, wenn ich im Bett nichts mehr tauge? Das Leben ist mehr als Sex. Im Übrigen ist es mit Sex wie mit dem Denken. Man muss es tun, dann bleibt es in Schwung. Das Alter ist unwichtig. Was du lässt, verlässt dich. Man denkt an das, was man verließ. Was man gewohnt war, bleibt ein Paradies. Was? Hab's ja gewusst. Ein Leben ohne literarischen Hintergrund, simpel, ohne Angst, Nina heiraten, ist wie sein Langzeitgedächtnis verlieren. Sag schon ja, Matt. Brauchst du hier Geräusche? Das Manuskript ist in einem Sauzustand, da kennt sich kein Mensch aus. Ich dachte erst beim nächsten Take, Andrew. Du hast dich nie klar entschieden. Also willst du nun 6 Geräusche in der nächsten Szene oder nicht? Nein, nur Wind bitte. Vor dem Iglo oder im? Im Iglo weht kein Wind, Andrew. Drin soll ein Gefühl von Geborgenheit und Gemütlichkeit entstehen. Draußen kannst du ja voll loslegen. Typisch Toningenieure. Lesen immer nur die Regieanweisungen. Ich kann mit diesem Weib nicht arbeiten. Können wir jetzt bitte weitermachen? Achtung! Ich habe gewusst, dass du dich eines Besseren besinnst. Was war das? Lässt dein Gehör nach? Egal wie jung andere Teile bleiben, die Ohren bekommen ab einem bestimmten Punkt die hohen Töne nicht mehr mit. Aus der Traum. Im Klartext, du bist alt, aber das stört mich nicht. Warum kannst du nicht einfach mit mir leben als meine ständige Begleiterin? Hier ist das okay. Mit uns beiden und den paar Pinguinen. Aber zu Hause ist das anders. Da macht es die Leute nervös. Die laden gern einen richtigen Mister und eine richtige Mrs. zum Cocktail ein. Du weißt, wie viel der Dinnerparty-Zirkus ausmacht, wenn es um Publikationen geht. Aha, um Publikationen. Ja, und man wird einfach angestarrt, wenn man Händchen hält. Daran ändert Heiraten nichts. Mit einer Ehe gewinnt eine Frau 10 Jahre, ein Mann wird 10 los. Ich hätte gedacht, du stürzt dich auf das Angebot. Langsam werde ich sauer. Ich durchschaue deine Motive noch nicht ganz. Ich werde dir nichts vormachen. Ich will deinen Namen. Nina Hodges. Das bringt nichts. Aber als Nina Pissy. Oh ja, sie war mit Matthew Pissy verheiratet. Damit lebt sich die nächsten 30 Jahre gut. In 30 Jahren hast du mein Alter erreicht. Und ich bin nicht nur zu alt fürs Bett. Mal abgesehen, dass ich der Welt gern mehr als 30 Jahre geben würde. Du hast gesagt, war verheiratet. Ich habe wenig Lust, mit einer Frau verheiratet zu sein, die meinen Tod bereits ins Auge fasst, bevor es losgeht. Unsinn. Ich habe einen 5-Jahres-Vertrag im Sinn. Danach ziehst du freundlich den Hut und lässt dich in meiner Vergangenheit nieder. 5 Jahre? Zu meiner Zeit haben die Leute einen Bund für die Ewigkeit geschlossen. Na wer denn? Du und Ginny? Du und Simone? Allmählich begreife ich, du bietest mir die exklusive Benutzung deines Körpers plus ständiger Begleitung für 5 Jahre gegen die lebenslange Nutzung meines Namens, meines Ansehens, meiner Pension und die Vermittlung eines Gulbenkian-Stipendiums. Brutal ausgedrückt. Aber ja, das ist es. Außerdem aber mag ich dich echt, Matt. Aber klar doch. Im Übrigen sollten wir AIDS nicht vergessen. Im südlichen Kalifornien arbeiten und leben, wie wir beide, ist sehr riskant. Als Mrs. Piercy, verheiratet mit dem Nobelpreisträger, dem großen alten Mann, bin ich bis 35, wenn die Risiken für Frauen sowieso drastisch zurückgehen, aus dem Verkehr gezogen. Ist doch okay mit uns im Bett. Mehr als okay. Eine Menge Männer, sogar in meinem Alter, kriegen ihn ja nicht mal mehr hoch. Überrascht mich nicht. Also ist das beschlossen. Nina, hast du irgendwelche Gefühle, die nicht mit egoistischen Überlegungen oder Sex zusammenhängen? Kaum. Du? Schon. Und zwar? Schuldgefühle. Warum kannst du die Dinge nicht einfach akzeptieren? Weil es so etwas wie eine Verantwortung gibt. Quatsch. Es gibt dich und mich, und es gibt die Leute, die wissen, was sie tun, wenn sie uns bezahlen, dass wir das Loch über uns studieren. Niemand weiß, was er tut. Haben Attlee, Roosevelt, Thomen, Stalin vielleicht gewusst, was sie tun, als sie 1945 die Welt geteilt haben? 70 Jahre heulendes Elend für die halbe Menschheit. Nein, so leicht kann man sich's nicht machen. Du hast einen Tick. Am Tag nach unserer Rückkehr gehen wir zum Standesamt. Eine Ehe auf 5 Jahre. Du mit fast 70 und ich mit meinen 20 plus. Wozu immer die Übertreibungen? Ich bin 61 und du 30. 26. Und wenn ich mich in dich verliebe und mit einer Trennung nicht einverstanden bin? Also von mir aus produziere Mist in deinen Kopf, so viel du willst, aber stopf ihn nicht in meinen. So ein Satan. Langsam begann ich zu verzweifeln. Ich war einem weiblichen Ungeheuer ausgeliefert. Die Prinzipien, nach denen eine Frau ursprünglich geschaffen war, schienen durch das Loch über uns auf Nimmerwiedersehen entschwunden zu sein. Nur die Hülle war geblieben. Simone hatte sich eine Theorie einverleibt, welche in ihr wuchs und wuchs, und herauskam Nina, ein fremdes Wesen. Nina. Du bist eine Frau ohne Seele, ohne Zärtlichkeit, ohne Herz. Du bist gekommen, mich zu zerstören, und gesandt hat dich Simone. Schreck, lass nach. Okay, ich liebe dich. Gefällt dir das besser? Willst du das hören? Ich verehre dich, ich bete dich an. Oh, Matt, ich bewundere dich. Zu spät? Dann komm ins Bett. Du musst nichts tun. Wir kuscheln uns unter die Decke und besprechen, was ich zur Hochzeit trage. Warum wollen wir nicht was Richtiges aufziehen? Mit Schleier und weißem Satin. Und ich lade meine Mutter ein. Und du, apropos Verantwortung, deine Kinder, sofern du ihre Adresse hast. Aber das ist dein Problem. Reden wir von der Liebe, das wirkt immer beruhigend auf dich. Nein. Mit anderen Worten, du liebst mich nicht. Doch, ich liebe dich. Nein. Doch. Siehst du, wie dumm es ist, von Liebe zu sprechen? Ja, nein, ja, nein. Kindergeschwätz. Jedenfalls, mein Vorschlag ist auf dem Tisch. Du hast 24 Stunden Bedenkzeit. Wiederholt wird er nicht. Ich möchte dich heiraten. Eine Ehe auf 5 Jahre, Treue auf beiden Seiten. Wohin gehst du? Ins Schlafzimmer. Ich muss allein sein. Ich habe auch Angst vor einer Ablehnung. Denk nur nicht, dass es mir leicht gefallen. Alles andere als. Bitte, schließ bitte die Tür nicht ab. Schließ mich nicht aus. 350 ppm Kohlenwasserstoff in der Antarktis. Das war unverhältnismäßig hoch. Und ich saß da und regte mich über diesen Fratz auf. Mein Leben lang haben mich Frauen abgelenkt, meine Fähigkeit zur Rettung der Welt an der Entfaltung verhindert. Sie werden mich nicht meinen Frieden alt werden lassen. Nina, kommst du zurück? Warum? Du kannst da nicht ewig drin bleiben. Ich könnte sehr wohl. Kommt darauf an, wie du ewig definierst. Ah, alles eine Frage der Terminologie. Na, und wie sind deine Überlegungen? Alles in allem negativ, was eine Ehe betrifft. Tut mir leid, die menschliche Würde steht auf dem Spiel. Würden dir 7 Jahre mehr zusagen? Ich mag dich doch echt, Matt. Es geht nicht um irgendeine Theorie oder ein Prinzip. Ich kann mir nur mehr als 5 Jahre nicht gut vorstellen. Aber wenn es dich glücklich macht, 7 Jahre. Mein letztes Angebot. Pass auf, wenn du bereit bist, ein Baby zu bekommen, heiraten wir. Oh, Scheiße. Ich verschwinde noch mal, bis du deinen Verstand wieder zusammen hast. Das wirst du kaum abwarten können. Da drin gibt's nämlich nichts zu essen. Um mich musst du dir keinerlei Sorgen machen. Ich bin vollkommen selbstständig. Es gibt keine Probleme. Nur das Loch über uns und dich und mich als die einzig übrig gebliebenen Menschen auf der Welt. Und ich passe haargenau ins Ganze. Als Eva. Ich heirate dich für wie lange du willst, wenn du bereit bist, ein Baby von mir zu bekommen. Dann sind wir 3 und die Menschheit kann wieder von vorne anfangen. Du, ich, Kain. Und wenn wir Glück haben, ein kleiner Abel. Also Familie kommt überhaupt nicht in Frage. Dann vergiss die Idee mit den 5 Jahren. Frauen überleben die Männer. Die ungeschriebene Klausel bei jeder Heirat ist, dass die Frau dem Mann in seinem Alter zur Seite steht, durch dick und dünn, will sagen, Schlaganfälle, Herzattacken und Senilität. Und dass sie seine Hand hält, wenn er stirbt. Wenn ich dich auf 5 Jahre heirate, ziehst du genau dann mit meinem Namen Leine, wenn ich dich am nötigsten brauche. Den Herzanfall könnte genauso gut ich bekommen. Du doch nicht. Sieh dich doch bloß an. Mein Gott, bist du schön. Ich sag dir was. Verschwinde ins Schlafzimmer. Ich komm gleich nach. Nein. Da sind wieder die Stimmen, Nina. Welche Stimmen? Fang bitte nicht wieder damit an. Ich bin's nicht, die sind es. Ich muss dich vor ihnen schützen, hörst du sie nicht? Dämonen, Geister, Monster, hörst du? Matt, lass den Quatsch. Lass den Quatsch. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Du kannst mich nicht erschrecken. Oh doch. Ich brauche nur etwas von einem Baby zu sagen und du gerätst in Panik. Lass mich mit dem Baby in Ruhe. Ich müsste ja verrückt sein, wenn es deine Nase kriegt. Wenn du dich weigerst, holen dich die Dämonen. Einsamkeit, Depression, Tod. Schluss jetzt mit dem Thema. Gene altern nicht, Nina. Du würdest das Kind eines jungen Mannes bekommen, Nina. Nicht das eines Alten. Mein jugendliches alter Ego. Und eine wie mich triffst du nicht wieder. Es würde dir leid tun. Die biologische Uhr tickt weiter. Jetzt oder nie. Dann nie. Ich möchte nicht behaupten, dass du eine reizende Mutter abgeben würdest, aber eine interessante schon. Und für dich wäre es eine Bereicherung. Es gibt immerhin noch Frauen deiner Generation, die sich Kinder wünschen. Die Bekloppten, die sie von ihren primitiven Instinkten noch nicht befreit haben, die Unverbesserlichen. Andy, Wind bitte und das Geräusch davonstiebender Illusionen. Nimm das Geräusch weg, Andy, ich halte es nicht aus. Das ist Lilith, meine Hörer, die da entblätternd zugange ist. Auch mit der Mutterschaft ist es aus, durch das Loch über uns entschwunden. Es gab eine Zeit, in der bekamen Frauen Kinder, weil sie einen Mann liebten und weil sie sich etwas Bleibendes von ihm, von sich beiden wünschten, ein lebendiges Zeugnis ihrer Liebe. Das habe ich Nina auch gesagt. Frauen mit schwachem Selbstbewusstsein. Ich habe mal einen Ferienjob in einem Befruchtungslabor gehabt. Sperma in ein Ei buxieren. Ich war nah am Kotzen. Und das Ergebnis von all dem Gefummel? Mehr Menschen. Simone wollte mein Kind 5-fach. 3 hat sie auch bekommen. 2 hat sie auf meine Bitte abgetrieben. Wo ist Nimrod? Er ist überfällig. Es wäre doch interessant zu erleben, wie unser Kind wäre. Was es von dir hat, was von mir. Gib's auf, Matt. Hast du die richtige Diskette drin? Klar. Check mal lieber. Ach, Männer sind so emotional. Vielleicht will ich gar kein Kind von dir. Deine Milch würde sauer werden. Stillen werde ich sowieso nicht. Also, du wirst ein Kind von mir bekommen. Ich werde es mir überlegen. Eins. Nina, wunderbar. Du bist so versessen drauf, weil du denkst, das fesselt mich an Haus und Herd. Macht mich wehrlos wie Simone. Nur so läuft das nicht. Was hast du auf dem Schirm? Nichts. Ich auch nichts. Vielleicht hat sich Nimrod verausgabt. Oder es gibt dieses Jahr gar kein Ozonloch. Und wir können an den Stränden liegen und sonnenbaden. Und der Krill im Meer hört auf zu mutieren. Und die Wünsche mutieren zu Vätern der Gedanken. Juckt mich sowieso nicht das ganze Ultraviolett, weil ich sowieso nicht braun werde. Was mir zu schaffen macht, ist die Kälte. Also warum schweigt sich Nimrod aus, Matt? Können seine Computer das Material nicht verarbeiten, das du ihnen heimlich eingibst, während ich draußen im Sturm herumstapfe? Ich bin doch nicht blöde, Matt. Du wirst doch nicht nur dafür bezahlt, was du zu tun scheinst. Das beherrscht jedes erste Semester, dieses Guck-in-die-Luft-Geschäft. Was treibst du nebenher? Spiegel und Laser im äußeren Weltraum? Bist du der antarktische Verbindungsmann? Gibst du geheime Botschaften da hinauf für ihre Sternenkriege? Wenn irgendwo das Wort Sternenkrieg fiel, hat Simone immer einen Anfall bekommen. Von mir hörst du kein Wort dazu, Nina. Ich traue dir nicht, deiner ganzen Generation nicht. Den Greenpeacern und Vegetariern, OH-Verkündern und Tierschützern. Spielverderber. Das ist kein Spiel. Sehe ich anders. Ein Spiel für große Jungs. Siehst du, du bist auch schon angesteckt. Und wenn sich nun unsere Generationen vermischen, was kommt dabei heraus? Ah, du bist neugierig. Also noch zu retten. Tja, um das herauszufinden, musst du ein Baby zur Welt bringen. Wie ich es sehe, werden unsere Kinder Menschen ohne Gewissen sein, tüchtig, transsexuell, ohne Angst, ohne Resonanz und überzeugt davon, dass die Strahlung einen belebenden Effekt hat und dass sie schon nicht blind werden, wenn sie die Sonne meiden, oh schöne neue Welt, zu der ich meinen Beitrag geleistet habe. Ha! Sie haben das für den alten arktischen Heulwind gehalten, Irrtum, meine Zuhörer. Es ist ein neuer Wind. Ein Sandsturm in Kuwait. Hören Sie gut hin. Dann fällt Ihnen das leise Prasseln dazwischen auf. Sand gegen Sonnenbrillen. Danke, Andy. Gut gemacht. Mein Gott, das ist ein Albtraum. Ein Albtraum. Dort herrschen Hitze und Finsternis, weil die schwarzen Wolken der Ölfeuer die Sonne verdunkeln. Und das noch auf Jahre hinaus, weil man sich laut Simon Zeit lässt, sie zu löschen. Die Hölle hat ausgedient. Kuwait hat ihren Platz eingenommen. Simone. Sie hat immer alles missverstanden. Und was macht sie? Sie beschimpft die Fluggesellschaft. Sie wollen eine Fluggesellschaft sein? 3 Dutzend Welpen in einem Hundebauch haben mehr Platz als wir hier. Ich ersticke. Alles mit Öl verklebt, meine Nase, meine Zunge. Da bin ich ja noch lieber im Freien als in diesem Schweinekoben, der sich Transit Lounge nennt. Hilfe! Simone, rede nicht so viel. Ich habe den Mund voller Sand. Soll ich ihn ausspucken oder schlucken? Piers? Du? Hier nehmen die Schrecken denn kein Ende? Was machst du denn in Kuwait? Ich kann ohne dich nicht leben, Simon. Komm hierher, hier haben wir mehr Schutz. Siehst du? Hast du Papiertaschentücher? Ich hab's mit Indien versucht, nachdem wir uns getrennt hatten. Aber dauernd wurde mir die Wäsche gestohlen und mein Magen war total durcheinander. Dann wollte ich dir nach Neuseeland nachfliegen, aber jetzt habe ich dich schon hier eingeholt. Das ist ja wohl Schicksal. Ich helfe dir, deinen Ex-Mann suchen. Wenn du ihn wirklich findest, regst du dich auf und dann brauchst du mich. Warum soll ich mich aufregen? Weil er eine andere hat. Ich habe es herausgefunden. Eine andere hat er immer, das heißt nichts. Ich brauche nur mit dem Finger zu schnipsen und er kommt zurück. Ich, nicht er, mein Schatz. Großmutter Gigolo, verschwinde! Wie könnte ich? Ich bin dein alter Ego. Dein sanfteres Ich, Simon. Wenn du dich noch einmal jung fühlen willst, können wir ein Baby adoptieren. Was Kleines aus Vietnam. Mit großen braunen Augen. Bitte lass mich. Du brauchst doch meine Hilfe, Simon. Gehen wir wieder hinein. Hier erschießen sie uns noch. Das sollen sie doch. Das ist der Zustand, in den mein Ehemann Matthew die Welt gebracht hat. Eine Welt, die ihr Innerstes nach außen kehrt. Simon, du kennst doch die Theorie über Selbstmord. Man hat es im nächsten Leben mit genau denselben Problemen zu tun. Und jetzt komm, ich sterbe vor Durst. Ich brauche eine Diet Coke. Er braucht eine Diet Coke. Ich gebe es auf. Das Signal kommt zurück, Matt. Stärker. Signalstärke 03. Stratosphärische Entladung. Das sind wir. Richtig. Dann wollen wir mal sehen. Maximale Tiefe bei Rektaszension 11 Stunden 32 Minuten, Deklination 59 Grad 40 Minuten, 80,02 Kilometer und so weiter. Das kann nicht stimmen. Doch. Lilith muss ja jubeln da oben. Die Schicht wird dünner. Mögen die Faultiere in den Bäumen die Augen schließen und der Krill im Meer soll verkümmern. Das läuft auf 8% Abnahme hinaus, alles in allem seit vergangenem Jahr. Ruhe. Ich reprogrammiere. Oh Gott, was passiert nächstes Frühjahr? Wir setzen unsere Sonnenbrillen auf. Mit Fluorcarbonat hat das nichts zu tun. Vulkanischer Staub, das ist der Killer. Übertragung zu Ende. Puh. Das war kurz, aber fein. Also lass uns optimistisch sein. Du heiratest mich und ich bekomme dein Kind. Du musst mir nur ein Buggy mit Sonnendach kaufen. Und wenn sie nicht sterben, leben sie noch lange. Du, ich und das Kind. Mach drei. Und was ist das für ein Piepsen? Ganz ordinär, das Telefon. Und es ist für dich? Unsinn für dich. Einer deiner Liebhaber. Ich hab keine, nur Ehemänner. Vielleicht ist es das Finanzamt für dich. Geh du ran. Nein, du. Fangen wir gleich so an, wie es in Zukunft sein wird. Dass ich arbeite und du dich vergnügst. Ja. Hallo? Wer? Schicken Sie die auf der Stelle nach McMurdo zurück? Einen Snowcatline? Sind Sie verrückt? Sie ist eine absolut hoffnungslose Fahrerin. Der Schnee wird sich rot vom Blut färben. Ich warne Sie. Simone, sie ist hier. Lilith ist in der Antarktis angelangt. Sie wird deine Kinder verschlingen. Dafür ist sie berühmt. Man kann bestimmt mit ihr reden. Sie muss ja etliche Jahre auf dem Buckel haben inzwischen. Sie ist alt wie die Erde und nicht älter als ich. Ich mag es, wenn ein Mann ein bisschen Vergangenheit hat. Okay, Andrew, natürliche Unterbrechung hier. Kleine Pause für alle. Spielen wir Musik, die Sphärenmusik. Hier hält mich niemand ab, hier im Studio habe ich das Sagen. Es gibt nur mich und dich und die Schauspielerin, die Nina spielt. Nina, sag Hallo. Hallo. Und Simone? Hallo allerseits. Piers? Ah, auf die Toilette gegangen, klar. Und Andy, unser Geräusch- und Tonmeister, der eigentliche Held des Hörspiels. Hi. Die Vorstellungskraft ist der Wirklichkeit turmhoch überlegen. Das Leben in geschnittener, nicht in seiner wirklichen Zeit. Die langweiligen Sequenzen im schnellen Vorlauf. Der richtige Augenblick für eine kurze Zwischenbilanz. Ich habe mein Bestes getan, um euch zu unterhalten, Leute. Aber ein junges Mädchen und einen alten Mann ins Rennen geschickt, bewährtes Rezept. Dazu noch eine rachsüchtige Ex-Frau mit einem Gigolo der neuen Zeit. Und bin mit all dem in eine eisige Gegend gezogen, die sehr richtig vermutet, für nichts anderes steht als das ebenso eisige Innere im Kopf des Wissenschaftlers. Andy, ich brauche dich wieder. Das eisige Innere meines Kopfes, bitte. Was habe ich denn falsch gemacht? Was kann ich denn besser machen? Was haben Sie denn im Sinn? Sexuelle Belästigung? Du hast die Empfindsamkeit eines Ochsen und die Moralbegriffe eines Schweins. Danke. Da habt ihr mich, Leute. Das Gekreische kam natürlich von Simone, dem Gewissen, das jetzt auf der Szene erscheint. Denn kein Zweifel, dass ich mich zu der Zeit in einer moralischen Krise befand und versucht habe, mich davon abzulenken, wie ich auch versucht habe, euch Leute abzulenken. In Frage gestellt wird das Ansehen des älteren Wissenschaftlers durch Nina und das der in die Jahre gekommenen Feministin durch Piers. Aber die Welt wird von zwei Seiten bedroht. Durch die dem Zusammenbruch der UdSSR folgende Ausdehnung des atomaren Potenzials und durch eben das Loch in der Ozonschicht, durch das die UV-Strahlung dringt. Das Ärgerliche ist, dass, wenn man an der Behebung des ersteren Problems arbeitet, durch Errichtung eines Schutzschildes über den Nationen, das zweite verschlimmert wird. Ich habe versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken, aber gleichzeitig gewusst, dass Simone mich schon dazu bringen würde. Das ist das ganze Problem mit ihr. Meine Frau versteht mich. Piers und ich sind ganz zufällig hier durchgekommen, wie es so geht. Oh, ich bin entzückt, deine charmante Nina kennenzulernen. Und da sitzt ihr beiden also hier im Schneesturm genau unter dem Loch im Kopf der Welt und nehmt nur einfach Messungen vor. Also wirklich. Das ist nicht alles, Simone. Du und dein strahlender Schwanz. Für den ist doch die eine so gut wie die andere. Abwechslung als solche interessiert mich nicht. Aber ich freue mich, dass du dich zu trösten scheinst. Wirklich ein bemerkenswert junger Freund. Bezahlst du ihn? Nicht anders als du deine Freundin. Die verdient ihr Geld selbst. Oh, ich gratuliere. Danke. Vielleicht bist du ja Opfer eines Volksglaubens. Die Menschen nahmen früher an, dass es im Himmel ein Loch gibt, durch das die Seelen der Entschlafenen Gott entgegenschweben. Man merkt doch gleich, dass du mal Kunstgeschichte studiert hast. Aber Nina fürchtet sich vor Geistern. Stimmt doch, Nina. Wenn du mich dann hörst da drüben, während du Piers vegetarisches Fleisch massierst, musst du ihn so betatschen. Ich betatsche ihn nicht. Er braucht eine Massage, der Arme. So gestresst. Und so schlimm finde ich die Geister auch wieder nicht. Seine Ängste nicht zugeben, ist nicht gut. Nina hat sensible Finger. Meinen Schultern geht es schon viel besser. Sie ist echt begabt. Wenn Sie mit ins Schlafzimmer kommen würden, könnte ich Ihren ganzen Rücken hernehmen. Nina! Manchmal bist du ein richtig alter Mann, Matt. Ich massiere einfach leidenschaftlich gern. Piers und ich verstehen uns auf Anhieb. Er hat eine so feine Wirbelsäule. Die Bandscheiben sind schön elastisch und getrennt voneinander. Bei dir ist alles ein Verhau. Kommen Sie mit ins Schlafzimmer, Piers. Naja, Schlafzimmer, Futonmatratzen auf dem Fußboden, nicht zu ändern. Auch wenn ich mich manchmal nach einem richtigen Bett sehne. Vielleicht sollten Sie ja die ganze Wissenschaft an den Nagel hängen. Ich kenne ein vorzügliches Center, wo Sie Seelenmasseure ausbilden. In Toronto. Als Stadt entsetzlich langweilig. Aber es lohnt sich, Nina. Für einen Vegetarier haben Sie eine sehr gute Figur. Ich habe immer gedacht, ohne Milchprodukte schlaffen die Muskeln ab. Für Schamanenkunst habe ich mich schon immer interessiert. Ist viel handfester als die ganze Wissenschaft. Keine Sorge. Er ist ein Cherub, ein Cupido ohne Penis. Der erscheint nur und nur zwergenhaft, wenn man den Cupido prügelt. Er interessiert mich nicht. Sie lasse ich nicht gern aus den Augen. Ja, dann hol sie doch zurück. Das traue ich mich nicht. Wieso? Fürchtest du sie? Ich fürchte ihre Meinung über mich. Ach, armer Kerl. Ich will sie nicht verlieren. Sie ist alles, was ich habe. Und komme jetzt nicht damit, dass ich ja immer noch dich habe. Weil ich dich nicht will, Simone. Ich möchte dich nicht verletzen. Doch, genau das möchtest du. Nina und ich wollen heiraten. Heiraten? Nur für 5 Jahre. Es liegt ja so viel daran. Warum auch nicht ein Stück Papier? So hast du es ja auch gesehen. Ich habe gesagt, dass ich es so sehe. Aber ich will nicht, dass du es nochmal versuchst, nachdem du es mit mir nicht geschafft hast. Genauso wenig, wie ich es nochmal versuchen möchte, nachdem ich es mit dir nicht geschafft habe. Ach, hört sich peinlich an, ich weiß. Zu spät. Ich war verantwortlich für das materielle Universum und du für die Ideen. Du warst es, die uns im Stich gelassen hat. Wenn die ganze Welt nur noch den freien Markt will und wenn den Letzten die Hunde beißen, dann nur, weil deine sozialen und politischen Theorien nichts getaugt haben. Übernimm deinen Teil Verantwortung und schieb nicht alles mir in die Schuhe. Du hättest mich kontrollieren müssen. Du hast es auf deine Weise versucht, ich auf meine. Wir haben Murks gemacht, okay. Und jetzt komm mit mir. Was willst du hier noch? Machst dich doch zum Narren mit diesem jungen Mädchen. Ich werde dir verzeihen und dich beschützen. Wir verstehen einander wenigstens. Gib's auf, Matt. Das habe ich mitnichten vor. Ich bin mit einer bedeutenden nationalen Aufgabe befasst. Rettest du immer noch die Welt? Ja. Krieg der Sterne? Schutzschild über den Nationen gegen UV? Woher weißt du? Irrsinn. Weiß doch jeder. Gib's auf. Liebend gern. Wenn wir nur den Geist zurück in die Flasche bekämen. Können wir aber nicht. Wir müssen weitermachen. Man kann auch einfach aufhören. Also hör auf. Nein, ich brauche das Geld. Das alte Lied. Am Anfang hast du gesagt, Forschung wird um ihrer selbst willen betrieben. Dann hast du es dir anders überlegt und hast gesagt, sie geschieht im Namen der Freiheit. Geld hast du immer genommen. Ach, lass es. Komm mit. Zu spät für dich, zu früh für mich. Nichts ist fertig. Nina und ich werden ein Kind haben. Nina! Kommen Sie raus! Los, sofort! Was ist? Ich habe ihn nur massiert. Ja, ehrlich, mehr war nicht. Sie erbärmliche kleine Schlampe. Blutsaugerin. Eine Beleidigung für alle Frauen. Matt, ist sie verrückt? Nein, nein, nur wieder in Form. Was für ein schlechter Witz. Sie und ein Kind von dir. Bitte beruhigen Sie sich. Er ist der schlechteste Vater der Welt. Und das könnte sich ändern. Mein Dad hat auch noch mal geheiratet und er ist ein vorzüglicher Vater. Irritiert meine Mutter zutiefst. Nina, ich bin total aus dem Gleichgewicht. Mein linker und mein rechter Fuß fühlen sich ganz verschieden an. Wir hätten gar nicht erst anfangen sollen. Du tauchst irgendwo auf und sofort ist alles durcheinander. Simone! Sie ist selbst durcheinander, die Arme. Verstehe ich auch. Finde dich hier, mit mir. Vorsicht, Nina, sie ist gefährlich, Lilith, nicht Eva. An den Rand des Universums verbannt, weil sie kleine Kinder frisst. Sei nicht so hässlich zu ihr, Matt. Die kleine Nina verteidigt mich, danke. Sagen Sie, meine Beste, lieben Sie ihn sehr? Das Wort benutzen wir nicht. Nein? Ja, was ist los mit dir, Matt? Das war doch deine Stärke. Hast du Adelaide vergessen? Alles Geturtel? Adelaide, wie könnte ich sie vergessen haben? Absolut hysterisch. Du hast gekreischt, sie hat geheult. Manchmal konnte ich gar nicht mehr sagen, wer ist. Aber ihr Mann hat sich mit der Pille große Verdienste erworben. All die Babys, die er verhindert hat. Du kannst nicht sagen, wer ist? Der Unterschied ist, dass sie tot ist und ich lebe. Adelaide tot? Ich dachte, sie haben mir den Magen ausgepumpt. Zu spät. Oh je. Sie hat sich umgebracht? Wegen ihm? Ja. Aber mich hat er nicht wegen ihr verlassen. Nach ihrem Tod habe ich die Gleichberechtigung entdeckt und alles, was dazugehört. Dafür haben wir ein Jahrzehnt gekämpft. Und am Ende erntet Nina die Früchte unserer Opfer und Kämpfe und angelt sich mit einem Kind einen Mann. Kompliment, Nina. Und wenn wir was zusammen aufziehen, ihr eine kleine Oma-Einliegerwohnung oder sowas einrichten, sie könnte uns mit dem Baby zur Hand gehen. Windeln waschen und sowas. Gib doch Wegwerfwindeln. Nicht mehr lang. Ich helfe Simon bei der Hausarbeit und stehe Ihnen bei der Geburt bei, Nina. Halt Ihre Hand, richtig mitmachen. Atmen. Tief ein, tief aus. Und wenn er sich gleich an der Vaterschaft beteiligen würde, Nina? Gar keine so schlechte Idee. Seine Wirbelsäule ist hinreißend. Oh, Nina, so war es wieder mal nicht gemeint. Sie müssen über beachtliche innere Kräfte verfügen, Nina. Hier allein mit Matt, dem heulenden Sturm draußen und dem Computergepiepse drinnen. Er natürlich ist nicht in Gefahr, sich mit Ihnen zu langweilen. Schließlich hat er auch seine Vergangenheit und seine Schuld zu bebrüten. Hochinteressante Tätigkeit, vor allem für Männer. Das fällt bei Ihnen weg, weil Sie noch gar keine Vergangenheit haben. Aber ein Kind werden Sie haben, Nina. Und dann sind Sie die längste Zeit Matthew Piercys Kollegin gewesen, die begabte junge Wissenschaftlerin. Stattdessen Mrs. Piercy, Mutter eines Kindes. Und dann ist es aus mit der Karriere. Sie werden ständig auf dem Nachhauseweg sein, um nach dem kleinen Scheißer und seinem Keuchhusten zu sehen. In all den Jahren ist mir nicht eine einzige Frau untergekommen, die es geschafft hätte, ihr Kind und ihr Leben unter einen Hut zu bringen. Sie zählt auf Haushaltshilfen und Wegwerfwindel und darauf, dass ihr Kind vernünftig und diszipliniert sein wird. Ganz anders als alle anderen. Aber so kommt's nicht. Kann es nicht. Weil es in der Gleichung noch eine Größe gibt, die unberücksichtigte Variable, dieses neue Wesen nämlich. Und das wird das Leben der Frau bestimmen bis in alle Ewigkeit. Amen. Hören Sie auf. Siehst du, was du angerichtet hast? Gefällt mir alles gar nicht. Das ist wie das Geheul des Windes im Mast. Alter sollte nicht so sauertöpfisch sein, sondern weise und würdig. Ich habe mir solche Mühe gegeben, nett zu Ihnen zu sein. Arme alte Frau, habe ich mir gedacht. Das war ja dumm von mir. Kommt hier angebraust und bringt alles durcheinander. Matt! Matt muss jetzt nachdenken. Worüber? Nicht über Sie, meine Beste. Über die Zukunft der Welt. Die bin ich. Fabelhafte Welt, in der Sie und Pierce gemeinsam gebären. Matt! Im Zweifelsfall, Nina, unterhalte ich mich lieber mit Simone als mit dir, muss ich gestehen. Und deine Arbeit? Die UV-Strahlung? Der Schutzschild über der Welt? Sollen sie sich doch alle Taucherbrillen aufsetzen? Da fängt der Irrtum schon an, meine Kleine. Von einem Schild über der Welt kann doch nicht die Rede sein. Höchstens von einem über bestimmten Nationen. Die anderen Länder sollen es unter sich ausfechten. Die Gelegenheit, ihre hungrigen Massen ein für alle Male loszuwerden. Hier die herrschende Klasse, dort die Underdogs. Hier die Besitzenden, dort die Nichtbesitzenden. Nicht schon wieder. Simone ist paranoid. Sie isst zu viel. Entdeckt überall Verschwörungen. Wenn es nur eine gäbe. Das würde bedeuten, dass irgendjemand das Heft in der Hand hat. Was leider nicht der Fall ist. Genau genommen ist es noch schlimmer, was, Matt? Der atomare Winter und die Zunahme der UV-Strahlung liegen im Clinch miteinander. Jedes Mal, wenn der Space Shuttle mit seiner geheimen Star-Wars-Ladung aufsteigt, richtet er mit seinen Abgasen in der Ozonschicht neues Unheil an. Mhm. Mit jedem stratosphärischen Experiment, jedem Lasereinsatz wird das Loch größer. Mhm. Deine Vulkane, deine globale Erwärmung, alles willkommene Ausreden. Gib's auf, Matt. Das Risiko ist zu groß. Ich muss weitermachen, weil die Menschen schlimmer sind als die Natur. Endlich ist es raus. Lieber blind als tot, ja? Ja. Nur ist das kein Grund, einfach weiterzumachen und immer wieder was Neues zu erfinden. Die Waffe von heute bringt den Schild von morgen, der die Waffe von übermorgen bringt, auf dass dieser durchbohrt werde. Lass es. Werde in Frieden alt und denk an dein Seelenheil. Ich trau meinen Ohren nicht. Was spielt sich hier eigentlich ab? Die Monster zeigen ihr wahres Gesicht. Wir haben noch einmal Glück gehabt, du und ich. Noch mal knapp davon gekommen. Gerade wollte er noch ein Kind von mir. Das wäre doch nur verkorkst und missgebildet wie sein Vater. Simone, du hast gewonnen. Ich habe es geahnt. Wie alt sie ist. Lilith, die zu viel weiß, weil sie Adam versteht. Ich habe es erst begriffen, als ich sie beide zusammen sah. Wie gut sie zueinander passen. Ekelhaft. Sie ist eine Schreckschraube. Wir waren ihre sexuellen Sklaven. Ja. Ich komme mir idiotisch vor. Was soll ich jetzt tun? Mach dich aus dem Staub, Baby. Nimm den Snowcat, pack den kleinen Pierce drauf und verdufte. Aber zieht euch warm an. Und lasst uns zwei allein. Wir sind die Dämonen, die Monster. Teufel. Teufel. Wir zwei haben eure Welt zugrunde gerichtet. Sie existiert nicht mehr für uns. Genießt, was übrig ist. Genießt, genießt. Du übertreibst. Nein, ich untertreibe. Doch, Übertreibung ist dein Metier. Nina, ich kenne einen Anwalt in Seattle, der ist auf solche Trennungen spezialisiert. Ein Genie. Komm jetzt. Ich hoffe, du kommst mit dem Snowcat zurecht. Ich nämlich nicht. Ich hasse Technik. Klar, kein Problem. Und wie sie zurechtkam mit dem Snowcat? Sie hätte mir an jedem Tag unserer Ehe meine Unzulänglichkeiten demonstriert. Und wenn sie dann noch den Ehevertrag auf 10 Jahre verlängert hätte. Spiel Wind zu, Andrew. Den eisigen antarktischen Wind. Die Eiskappe wird Jahr für Jahr dünner. Aber was soll's? Simone und ich haben einander. Also, Nina und der unausstehliche Pierce sind offenbar glücklich miteinander. Sie haben 3 Kinder, alle gesund, sogar die Augen sind in Ordnung. Nina arbeitet als Aromatherapeutin. Pierce macht den Haushalt. Ich bin aus der Antarktis zurückgekehrt, habe die Laser, Spiegel und die anderen sonstigen fantastischen Vorrichtungen anderen überlassen. Die atomare Ausbreitung spielt in der politischen Tagesordnung eine untergeordnete Rolle. Die Ozonschicht wird von Jahr zu Jahr dünner, aber sie hält. Das Glück war auf unserer Seite, nicht die Wissenschaft. Simone und ich hatten kürzlich ein Gespräch, das Sie noch interessieren könnte. Es fand in unserem Londoner Haus statt, das in einer schattigen Straße an einem idyllischen Londoner Kanal liegt. Bitte Vogelgezwitscher, Andy. Danke. Wir halten uns die meiste Zeit im Erdgeschoss auf. Simons Kniegelenke sind nicht die besten und mein Rücken ist auch nicht mehr, was er mal war. Direkte Sonne meiden wir. Wir sind eines von diesen älteren Paaren, das sie beneiden würden, wenn sie es an einem Sommersonntagnachmittag durchs offene Fenster sehen könnten. Die Arbeit ist getan, Zeit zum Ausruhen. Aber die Idylle stimmt nicht. Ich hätte Nina heiraten sollen. Die wusste gar nicht, was Moral ist. Wir hätten es zusammen gemütlich haben können. Simone war meine Strafe, mein Gewissen. Mein verunsichertes Gewissen. Natürlich gaben wir uns Mühe. Woran haben wir eigentlich mal geglaubt, Simone? Ich weiß es nicht mehr, alles hat sich verändert. Die heilige katholische Kirche, die Auferstehung der Seelen. Ich habe einen Traum, einen Traum. Am Ende wird der Staat absterben. Du hast an gar nichts geglaubt, Matt. Deswegen hat sich alles verändert. Es war alles Partygeschwätz. Oh, ich habe an das notwendige Ende der Unwissenheit geglaubt und des Aberglaubens und dass die Grenzen des Wissens erweitert werden müssen. Aber Verantwortung hast du keine übernommen. Quark, Quark, Quark. Machen wir einen Spaziergang. Den Kanal entlang. Wunderschöner Tag. Ozonwarnung. Vor drei soll man nicht aus dem Haus. Nicht meine Schuld. Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben die Entdeckungen gemacht. Es ist die Sache der Gesellschaft, über ihren Gebrauch zu bestimmen. Ach ja? Von welcher Gesellschaft reden wir denn? Von Bischöfen, Politikern, Menschenrechtskomitees? Du machst Witze. Gut, ich hab's vermurkst. Und du? Feministin, Künstlerin? Ihr habt auch nichts geschafft. Außer der Erhöhung der Scheidungsraten und der Zahl der Morde und Gewalttätigkeiten. Hätten wir die Welt retten sollen, ja? Ja, das muss jede Generation. Mach die Musik lauter. Ist alles, was wir noch haben. Alles andere ist durch das Loch da oben entwichen. Ich hab's nicht gemacht. Wer sonst? Kindisch. Klar. Wir befinden uns ja auch in unserer zweiten Kindheit. Aber sind wenigstens zusammen. Was ist, kriegst du keine Luft mehr? Ja. Du glaubst nicht, dass die Atmosphäre verschwindet? Unsinn. Ignorantes Zeug. Dank einer leicht erklärlichen Abfolge klimatischer Ursachen ist der Luftdruck plötzlich gefallen. Das ist alles. Ich weiß, dass ich an irgendwas geglaubt habe. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Jetzt weiß ich's wieder. Dass du zu mir zurückkehrst. Na, bin ich doch, oder? Und du bist froh, dass du Nina hast ziehen lassen. Natürlich. Und wir zwei haben die Welt nicht auf dem Gewissen. Natürlich nicht. Wir haben nur ein klitzekleines Loch gemacht. Mehr nicht, nein. Und das war nicht unsere Schuld. Natürlich nicht. Alles Umstände außerhalb unserer Kontrolle. Dann sind wir einander auch nicht zur Strafe oder irgend sowas geschickt. Natürlich nicht. Ich liebe dich, Matt. Ich liebe dich, Simone. Schnitt, Andrew. Das letzte in dem Papierkorb. Ich bin Wissenschaftler. Ich will nichts von Schuld hören. Und von Liebe auch nicht. Spiel die antarktischen Winde ein, das Dämonen- und Geistergeheule im Mast, dieses Weltuntergangsgeräusch. Die Welt wird nicht mit Gewinsel dahingehen und mit einem Knall auch nicht. Sie geht nach meiner Regie unter, mit einem Griff nach meinem Herzen und dem Ringen um Atem. Sie hat nur durch meinen Willen existiert. Wenn ich dahin gehe, geht auch die Welt dahin. Möwen. Hören Sie? Küste der Antarktis. Nacht. Obwohl es da viel zu kalt ist für Eulen. Eine Stadt an einer eisigen Küste? Andrew, nimm den Wind weg. Fahr die Sphärenmusik ab. Es ist jetzt Abend an dem kleinen Kanal. Wir sind wieder zu Hause und das Leben geht weiter. Die Welt auch. Fürs Erste. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so viel Raum in Ihrem Kopf gegeben haben. Sie waren prächtige Zuhörer. Sie hörten Das Loch im Kopf der Welt, ein Hörspiel von Faye Weldon, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Es sprachen Matt, Jürgen Holz, Nina, Friederike Tiefenbacher, Andrew, Matthias Girbig, Simone, Marianne Moser, Piers, Heinrich Giskes, Ton und Technik Werner Klein und Annette Mattheis, Regieassistenz Heidrun Nass, Regie Stefan Dutt. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahr 1993. Okay, das war's dann. Andrew, schalt ab.